Nee, nee. Nee, es geht gar nicht. Heute wird es noch nicht entschieden. Nee. Aber das wären dann, also beim Unentschieden glaube ich, 8 Punkte. 8 Punkte. Naja, das ist schon. Das ist schon. Das riecht schon nach. Ja. Das riecht schon nach Meisterschaft. Selbst wenn 6 Punkte reichen auch. Ich meine, die müssen jetzt noch 4 Punkte holen gegen Freiburg und Lautern zur Not noch. Also, Lautern hast du ja mitbekommen, also die haben ja abgeschenkt. Das Ding ist, glaube ich, durch. Freiburg, gefährlich, gefährlich. Ja, aber auch nicht, aber für Dortmund ja alles nicht unmöglich. Auch Gladbach ist ja auch möglich. Und Bayern muss erstmal alles gewinnen. Ja. Wir gucken mal, wie das heute läuft. Also, ich bin optimistisch. Die hauen jetzt wieder richtig einen raus. Aber für das Gesamtergebnis bist du wahrscheinlich nicht mehr so optimistisch. Naja, sag niemals nie. Hast es ja selber schon mal mitbekommen. Dortmund ist 2002 am letzten Spieltag in der, wann, 85. Minute Meister geworden Ja. oder so. Da ist noch alles drin. Ja, nee, aber nochmal zurück zum Spiel heute. Ich hab's mir ja mal, ich konnte es mir ja mal angucken, fast in ganzer Länge. Oh ja. Und zwar, ich muss sagen, da war einiges für Schalke drin. Dortmund hat nicht stark gespielt. Also, die haben ihre Tore in Standards geschossen. Oder Ich weiß, nach Standards. ich habe gehört. Hast du es gehört, ja? Also, das war nicht, die schwammen teilweise auch ganz schön, also. Ja, genau. Das Tor von Kehl kam, glaube ich, gerade zur Unzeit für Schalke. Ja, es sah auch irgendwie so aus, als hätte Metzelda mit der Schulter vorgelegt, aber dann irgendwie noch die Hand im Spiel gehabt, also. Okay. Wenn das Wer der zählt da Schied, jetzt die Hand im Spiel gehabt, oder wer? der Metzelda, wenn das der Schiedsrichter blöd sieht, dann heißt das Meter, aber dann haben wir wenigstens kein Tor im ersten, weißt du? Ja. Das sah ein bisschen sehr merkwürdig aus. Und ansonsten hast du aber Huntelaar nichts. Raoul. Also Raffi, ich weiß nicht. Der ist zwar gut, der hat auch seine Glanzmomente, aber der läuft ja gar nicht. Der läuft nicht, oder was? Also, die anderen laufen für ihn mit. Also du siehst den vorne mal ein bisschen, hat er mal ein Schänkschen, sag ich mal, ne? Aber mehr ist da nicht. Ich sehe schwarz irgendwie. Also die müssen es auch nicht halten. Kostet viel Geld. Ich glaube, der ist schon wirklich ziemlich gut, wenn er es eben müsste. Ja, aber gegen Dortmund kann man schon mal ein bisschen, oder? Ja, so sollte man entscheiden, auf jeden Fall. Sonst reicht das nicht, sonst reicht's nicht, ne? Ich meine, das Fafan-Tor war auch nicht gerade. Das war auch Standard. Ja. Das war auch nicht rausgespielt. Und wer sehr gut gefallen, so, also hier German Jones war schon Bombe, ja. Ja? Das war so Van Bommel und Cartuso in einer Person. Die Leute weggeräumt, durchs Mittelfeld geflucht, ja. Und dann auch mal einen Abschluss gesucht. Also, der hat echt gefallen. Also, er stand nur an einer roten Karte, aber hat er schon gut gemacht. Steht er doch ständig, oder nicht? Ja, aber wenn du ihn dann mal wirklich so über 90 Minuten siehst, es ist auch das, was gefehlt hat, dieses Körperliche gegen Bayern. Dann wäre es für euch nicht gut gelaufen. Unwichtig. Unwichtig. Wir reden uns das mal auf. 34. Spieltag ist noch lange hin. Wir können uns auch gern schon vorher unterhalten. Kannst du mir auch vorher schon gratulieren? Na, ich habe dir ja schon indirekt gratuliert. Ich weiß. Für mich war das Ding eigentlich schon, wenn das verloren geht Mittwoch, dann wäre es eigentlich durch. Das war mir schon klar. Damals fast sicher und jetzt, also wenn sie sogar in Schalke gewinnen, auf Schalke, wie es ja heißt, Ja. glaub, die lassen nichts mehr einbrennen. Die haben jetzt die Die haben kritische gespielt wie Phase Bayern. vorbei. Gespielt wie Das waren die Bayern. beiden. Wie Bayern gespielt. Wirklich. Das ist sagenhaft, ja. Diese sehr effektiv. Naja. Man muss mal sehen, nächste Saison, ob da noch Kagawa und Konsorten dabei sind, ne? Ja. Nächste Saison könnt ihr dann auch mal wieder, sonst wird es ja zu langweilig, kann man sagen. Ja, das ist aber schön, wenn du einen richtigen Rivalen in der Liga. Ja. Also das. Aber so ganz, naja, ich meine, an sich passt mir das schon ganz gut, weil jetzt halt Dortmund der Rival ist. Aber ansonsten fand ich es halt schon toll, dass in Deutschland auch mal, weißt du, irgendwer völlig anderes Meister werden kann. Nicht so wie in Spanien, wo die beiden Verdächtigen eigentlich klar sind von Ist vornherein. langweilig. Hast du dir das mal angeguckt, die Tabelle? 30 oder 35 Punkte zwischen Platz 1, 2 und dem Rest. Genau. Also. Das fände ich für Deutschland nicht so gut. Aber ansonsten, wenn Nee, das Dortmund wird es auch nicht geben, das sich glaube ich nicht. längerfristiger in den Kreis der Verdächtigen quasi einreiht, da habe ich nichts dagegen. Nee, ich glaube, da bleiben wir dabei, dass wir immer ein, zwei Überraschungsteams oben dabei haben. Also, da kannst du sicher sein. Schalke wird nächstes Jahr auch stärker sein als in diesem Jahr. Meinst du noch stärker? Ja, auf jeden Fall. Na, die sind nicht konstant genug. Wenn die konstanter wären, wären die noch weiter oben. Also, die haben schon ziemlich tolle Dinge rausgehauen. Aber dann auch wieder halt verkackt zu Hause gegen Dortmund. Ich meine, einen Unentschieden kann man wenigstens spielen. Oder ein 1:4 gegen Nürnberg. Ja, das ist unfassbar. Naja. Aber ich kann jetzt sogar, ich habe jetzt gesehen, Stuttgart kann jetzt nochmal was machen, wa? Also gut, Gladbach spielt ja morgen noch, aber selbst Stuttgart hat ja noch tatsächlich Chancen auf Champions League Quali. Ja, ist verrückt, ne? Unglaublich. Unglaublich. Ich habe den Pokal gesehen. Schlimm. Das sind immer für mich die schlimmsten Spiele. Bayern gegen Stuttgart im Pokal. Da weißt du genau, Rumgegurke von Stuttgart. Und am Ende verlieren sie 3-0. So. Ja. Aber nee, ich glaube die. Nee, nee. Gladbach wird sich wieder stabilisieren. Aber trotzdem, dass der Labbadia jetzt endlich auch mal eine komplette Saison seine Mannschaft da auf Trab hält. Anscheinend hat er auch gelernt, was so den Umgang mit einer Mannschaft angeht. Hat er in Hamburg oder Leverkusen nicht so geklappt. Nee, nee. Muss man mal sehen. Ja, Liga tiefer. Kräuter Fürth steigt wohl auf, wa? Das Ding ist, Freut glaube ich, mich. sicher. Ja, mich auch. Unheimlich. Die haben es verdient. Und mich freut auch, dass Augsburg drinne bleibt. Also hoffentlich. Aber das finde ich cool. Hast du die mal spielen sehen? Also die machen es echt nicht schlecht. Die haben eine Idee, was das angeht. Also. Hätte man den überhaupt nicht so, also naja, vom Etat halt überhaupt nicht Nee, zugetraut. Da haben nee, alle nee. gesagt, die sollen das Jahr genießen und gut ist und so. Ja. Und ich glaube, wegen dieser Befreiung im Geiste, das mausert sich gerade in der Rückrunde. Also, Ja. dass die und Freiburg nochmal, Ja, auch ja, vor allem ist schon toll, das zu sehen, muss ich mal ja, sagen. wie sie auch aufspielen. Also da ist kein, wenn du Lautern siehst, wenn du Hertha siehst, wenn du Hamburg siehst, das kannst du dir nicht angucken. Nee. Ja, da guckst du dir die anderen an und freust dich. Und Augsburg ist gegen Dortmund und gegen Bayern nun nicht gerade untergegangen, kann man sagen. Hätten sie auch gewinnen können. Ja, beides. Ja. Gegen Dortmund haben sie ja eins der beiden Unentschieden, die der Rückrunde da gemacht. Also, alle Achtung. Auf jeden Aber Fall. mal ganz kurz ein Themawechsel. Ja. Was will ein René Adler beim HSV? Ja, du Raffi, wenn die absteigen, hat sich das eh erledigt. Ja, aber selbst wenn nicht, was soll das? Albern, Kasperkram. Ich weiß nicht. Aber ich habe so den Eindruck, Der dass. war mal beim Menu im Gespräch. Ja. Die Klausel, die gibt es wohl immer noch. Ja gut, das hat sich erledigt, weil die ja so einen jungen Typen da haben. Der ist dann jetzt nicht so brillant, aber Ja. den werden sie bauen. Also das mit Menu kann er sich abschminken, aber wenn man sich mal überlegt, wo der mal im Gespräch war und wo Ja, der jetzt ja, ist, ja. ich weiß nicht. Ja, aber da hatten wir doch schon genug. Super Talente und das Ding war durch. War's Ricken. Ja, naja, ich wollte es nicht sagen. Das ist eigentlich das prominenteste Beispiel, ja. Das habe ich das dann an mir irgendwie ein bisschen vorbeigegangen. Da hatte jemand einen Kommentar geschrieben auf T-Online und dann ging es dann, da war Mario Gomez gerade in so einer Krise bei euch Bayern und Klose einen verkauft und so. Naja, und man bräuchte mal wieder so Weltklasse-Stürmer und dann wurden so ein paar Weltklasse-Stürmer der letzten Zeit so aufgezählt, unter anderem Carsten Janka. Oh. Wo ich, also, Weltklasse? Naja, also ich habe ihn noch sehr aktiv erlebt. Der hat schon ein ganz bestimmtes Element mitgebracht. Also der hatte viel, der hatte eine unheimliche Physis, der hat Tore gemacht. Also Weltklasse würde ich ihn jetzt auch nicht gerade nennen, aber der hat das Besondere, also der war unberechenbar. Ja, aber das ist doch keiner, nachdem man sich zurücksehnt, wenn man Gomez hat, oder nicht? Rafa, ich bin mit Gomez auch nicht zufrieden, auch wenn er jetzt auf die 30 Tore zusteuert. Ja, ich weiß, das ist man ja. Lewandowski das gleiche Problem. Das ist irgendwie. Ja. Das sind dann teilweise so Leute, die treffen dann beim 7-0-Erfolg fünfmal und zwar Ja. ab 3:0 aufwärts. Ja. Aber die 1-0-Dinger, das war das, was früher mal so ein Ballack war. Das ist auch der Unterschied. Also zu denen fehlt einfach, wenn du die im Interview hörst, das Selbstbewusstsein. Wenn die mal nicht treffen, sind die fertig. Abgemeldet. Es geht, aber ich finde den Gomez in Interviews, muss ich sagen, ziemlich sympathisch. Weil Ja. der hebt nicht ab, wenn er trifft. Und also ich finde Ja, auch nicht, dass er klar. sich zu sehr einen Kopf macht im Interview, wenn er nicht trifft. Also, ich weiß nicht, den Gomez finde ich schon sympathisch. Ja, aber wer wird denn spielen bei der EM? Ich glaube nicht, dass Gomez spielen wird. Naja, Klose ist verletzt, wer soll denn dann sein? Ja, wir werden sehen. Klose ist eine Bank. Na klar, Klose eine Bank, aber ich. Wir werden nur mit einem Stürmer spielen und wenn Klose fit wird und das läuft, dann wird das unser Kapitän da vorne drin sein, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir müssen nochmal Gavin Gourani aktivieren. Ach bitte. Komm. Dann nehmen wir lieber mal Kante mit. In Russland, glaube ich, um den Pokal im Finale, nicht wahr? Sind sie, ja? Na, dann sehen wir ihn vielleicht in Europa, oder? Nächstes Jahr. Nächste Saison. Tja, aber wen haben wir denn außer Gomes und Klose noch großartig im Sturm? Na gut, Helmes hätten wir noch. Helmes, Hanke. Hanke ist ein guter Systemspieler. Ja, aber das ist keiner, der da vorne alleine als Stürmer, das kannst du vergessen. Hanke, ja, aber als Schaltstation. Also, ich bewundere Löw in seiner Arbeit. Der würde den da vorne einbauen, dass das funktioniert. Weißt du warum? Weißt du warum? Wir brauchen ja eigentlich keinen Stürmer. Wir brauchen keinen Stürmer, weil wir haben Götze, wir haben Özil, wen haben wir denn noch da? Kreuz. Weißt du, unser Mittelfeld, da kommt so viel. Groß. Da kommt so viel Sturm und Drang, so viel Power, weißt du? Das ist ja wie Spanien eigentlich. Also warum nicht einen Helmes mit reinstellen? Der hat heute auch getroffen. Ja, ich habe schon mitbekommen. Ich weiß nicht, ob der schon zu lange zu. Na, Löw ist keiner, der nochmal irgendjemand, deswegen spricht auch gegen Hanke, nochmal zurückholt. Finde ich echt schade. Ja. Ich weiß nicht, Helmes, auch auf dem Markt hat er auf den gar nicht gesetzt, aber irgendwie, der macht seine Dinger, wenn er gebraucht wird. Weiß auch nicht. Ja, du, wir werden sehen. Vielleicht haben wir ein, zwei Überraschungen dabei, aber ich glaube nicht, dass die Kandidaten. Der wird eher noch ein paar Jüngere mitnehmen. So, von wegen, vielleicht den Leitner. Nee, das glaube ich nicht. Der ist zu früh. Ja, ist aber egal, weil er sowieso nicht spielen wird. Aber er wäre dabei. Aber meinst du, dass der Leitner das, ja, sagen wir, langfristig, weiß nicht, aber mittelfristig, dass der da hinkommt? Da ist viel Potenzial. Ja? Ja. Ich habe den noch nie wirklich spielen sehen, muss ich sagen. Immer nur, also gut, ganz kurz mal, aber. Ja, aber wen haben wir noch? Wer hat mir ganz gut gefallen, ist Gündogan. Der hat irgendwie auch die Kurve gekriegt, habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Der wird immer besser gerade. Ja. Der hat es begriffen, also. Das ist halt, ich glaube, das ist halt diese Umstellung, die ist halt schwer. Wenn du vorher so ein Techniker warst, Kroos hat auch gebraucht, um vom offensiven Mittelfeld auf der 6 spielen zu können. Ja, aber da taugt er aber nicht. Das haben wir jetzt am Dings mal wieder gesehen. Ja, der ist schon tatsächlich besser vorne, genau. Ja, Gündogan, naja, vielleicht schafft er den Sprung. Bei Schweinsteiger hat das ja nun auch, das ist er auch gebraucht, bis er das gefunden hatte. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es eben mit Gündogan, der wird jetzt immer besser, anscheinend rafft er mittlerweile. Also es ist halt immer die Sache, kann so ein Spielgestalter, der vorne eher zum Fallen geboren ist, jetzt einer sein, der hinten abräumt halt, ne? Mhm. Das schaffen nicht so viele, das halt so dann umzulernen. Ja, aber ich glaube nicht, dass der klassische Abräumer gefragt ist. Also Schweinsteiger ist ja an und für sich auch kein Abräumer, sondern eher einer, der quasi den Ball hält, beziehungsweise wieder vernünftig verteilt, weißt du? Ja, aber Schweinsteiger kann es mittlerweile auch. Der kann auch abräumen. Der kann auch abräumen, aber an und für sich ist es nicht sein Spiel. Also er ist jetzt kein Van Bommel oder kein, der dann da rigoros alles wegräumt? Ja, das liegt daran, dass das Schweinsteiger technisch nicht so limitiert ist. das auch, ja, ja. Kann. Ja. Also Schweinsteiger, wenn der nach Form ist, also einer der, glaube ich, der beste Spieler der Bundesliga. Ja, das ist, auch wenn er mal eingewechselt ist, ich habe letzte Woche, glaube ich, mal kurz gesehen, für 10 Minuten, das war eigentlich eine Präsenz, unglaublich. Ja. Der Mann, meine Güte, ist der, also bei der WM schon. Ja. Wie der bei Argentinien da durchspaziert ist, meine Güte, der kann. Hör mit den Spielen auf, die muss ich mir bald wieder angucken. Als Seelenbalsam, weißt du? Eigentlich, das ist. Also im Mittelfeld ist Deutschland mittlerweile schon richtig gut. Ja. Noch, weiß nicht, ich befürchte ja fast, dass die EM noch tatsächlich noch ein Turnier zu früh ist, weil Spanien, die haben ja noch alle zusammen. Mhm. Aber so langsam kommt ja das spanische Mittelfeld so ein bisschen ins Alter. Ich meine, gut, die haben auch junge Leute, die nachkommen, aber. Wenn der Xavi da erstmal noch ein bisschen mehr eingerostet ist, glaub, dann hat Deutschland das beste Mittelfeld. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, die Mannschaft wird vielleicht satt sein. Das ist vom Kopf her. Körperlich hast du recht, sind die vielleicht noch nicht so über den Zenit, aber im Kopf vielleicht so, weißt du? Die haben auch alles gewonnen. Stimmt, Ja, das kann schon sein. Guck mal, die haben jetzt zwischen, ich glaube, vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten richtige Packungen gekriegt gegen Argentinien. Hast du das mitbekommen eigentlich? Da haben die irgendwie 4-0 oder so. Muss man mal gucken, muss man recherchieren. Also, Hammer. Haben sie richtig auseinandergenommen. Naja, die spielen auch nur dann, wenn es, glaube ich, für die drauf ankommt, war. Ich meine, die werden ja schon in der Vorrunde fast ausgeschieden. Ja, aber die haben zwischen den, das stimmt schon, die haben aber zwischen den Turnieren, haben die nie so auf den Sack gekriegt. Also wir sprechen von Argentinien, ja. Das ist jetzt nicht. Das ist für mich immer noch ein wilder Haufen ohne Kopf und ja, und halt Gott, ne? Aber das reicht auch nicht. Schon erstaunlich, dass der Messi da überhaupt nicht stattfindet. Ja. Naja, Raffi, gut. Gucken wir mal, wa? Genau. Ich bin sehr optimistisch für das Spiel heute. Das war das Ich sag Vorverhältnis ja, von. für das Spiel heute würde also, ja das denke, wird wohl klappen. Ja. Das machen Ja. sie. Und soll auch sein jetzt, also bin ich jetzt auch dafür. Die sollen jetzt noch mal ein bisschen sich pushen, damit das dann am Mittwoch funktioniert. Da hoffe ich ja, oder Dienstag oder sowas, Schon wa? Dienstag, ja. Auf Sat 1. Hoffe ich ja sehr, dass das klappt. Das wäre echt zu schön. Ja, bleibt zu hoffen, aber. Nee, nee. Ich glaube nicht. Naja, gut. Alles klar, David. Wir hören uns. Lass dir deine Tränen trocknen. Ja, die sind am Mittwoch schon getrocknet. Okay. Alles klar, dann mach's gut, David. Ja, du auch. Ciao. Ciao.